noch ein paar Jahre, dann siehst du Menschen mit einer Seriennummer auf der Stirn. Chemikalien in den Adern, künstliches Gehirn. Sie erzeugen im Labor einen kompletten Kirchenchor. Und das Team für den Fall.